Kundgabe 3158. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.06.1944. Verkünden des Evangeliums in aller Welt. Durch die geistige Welt wird den Menschen stets das Licht zugeführt, die für dieses aufgeschlossen sind. Immer hängt es vom Willen des Menschen ab, ob und wie weit er aufnahmefähig dafür ist und wie tief er so nach in der Wahrheit steht. Die göttliche Wahrheit aber ist das Evangelium, das so nach überall verkündet wird, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die erste Voraussetzung ist das ernste Verlangen nach der Wahrheit. Ansonsten das Evangelium nicht erkannt wird als solches und daher auch keine Verbreitung findet. Es setzen also die Menschen selbst die Grenzen des Verkündens des Evangeliums überall dort, wo sie sich durch ihren Willen unfähig machen, es zu erkennen, wenngleich es überall dargeboten wird durch Menschen, die alle Bedingungen erfüllen, unter denen das Wort Gottes zur Erde geleitet werden kann. Das Wort Gottes ist von unvergleichlicher Kraft. Es macht den Menschen wissend. Das heißt, es gibt ihm Kenntnis vom Walten und Wirken Gottes, von seiner Liebe, Weisheit und Allmacht und von seinem ewigen Erlösungsplan. Dieses Wissen ist so überaus wertvoll und beglückend, denn erst, der dieses Wissen aufgenommen hat, wird lebendig im Geist. Er lebt bewusst und in der seligen Gewissheit, Anteil nehmen zu können an der großen Herrlichkeit dessen, der sein Schöpfer ist, der sein Vater ist von Anbeginn. Und diese selige Gewissheit kann sich ein jeder Mensch aneignen, so wie er sein Ohr öffnet dem Wort Gottes, das ihm durch berufene Diener Gottes zugeleitet wird oder ihm selbst gedanklich vermittelt wird, so er im Verlangen danach sein Herz öffnet, auf das der göttliche Geist direkt ihn belehren kann. Und also wird das Evangelium verkündet in aller Welt. Wo es nicht angenommen wird, dort bleiben die Menschen blind im Geiste. Sie verharren in der Unkenntnis, die ihr Anteil ist durch ihren einstigen Abfall von Gott. Und diese werden auch niemals erkennen, dass das Evangelium stets und ständig in der Welt verkündet wird. Letzteres ist nicht von äußeren Merkmalen abhängig oder von bestimmten Verhältnissen, von schematischen Vermittlungen unter bestimmten Voraussetzungen, sondern nur allein vom Willen des Menschen, ob er aufnimmt oder nicht. Und darum kann auch niemals ein bestimmter Zeitraum dafür angesetzt werden, wann das Wort Gottes offensichtlich auf Erden verbreitet wird. Nur das ist gewiss, dass immer und an allen Orten die lichtvolle Geisteswelt im Auftrag Gottes sein Wort zur Erde leitet, wo immer es empfangen werden will, dass also das Evangelium verkündet wird in aller Welt. Amen.